Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Bevor ich zur App komme, ich habe die Google Keynote IO Dings gestern nicht gesehen. Was ich aber nachgelesen habe, hat mir teilweise ganz gut gefallen. Also zum Beispiel die Updates, die für Android automatisch nachkommen. Oder diese Apps, die nur teilweise nachgeladen werden, irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und natürlich, dass Android Wear mit Version 2.0 jetzt teilweise jedenfalls auch erwachsener wird. Dass man die Smartwatches auch mehr ohne das Smartphone nutzen können kann. Dings, ihr wisst. Und dass es auch für die Watch Faces Complications gibt, wie man es von der Apple Watch kennt. Das alles hört sich ganz gut an. Und macht meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Spaß auf Android Wear. Das war jetzt in Sekundenschnelle abgehandelt, meine kurze Meinung zur Keynote, die ich nicht gesehen habe, wie gesagt. Kommen wir zur App. Die App heißt Klingeltone für iPhone kostenlos und Klingelton erstellen. Gratis-App. Ihr könnt allerdings auch, ich sehe hier gerade gar nicht den In-App-Preis, aber wenn euch die Werbung stört, könnt ihr die Werbung euch auch wegkaufen. Versionsnummer 5.1 liegt vor, 36 MB groß, neben Deutsch und Englisch werden auch Sprachen wie Französisch, Portugiesisch, Spanisch und noch ein paar mehr unterstützt. Erfordert mindestens iOS 7.0 oder neuer und hat bei 812 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Der Name der App sagt es im Prinzip, was sie macht. Es gibt Klingeltöne runterzuladen. Nicht nur Klingeltöne, SMS-Töne, E-Mail-Warnungen, Kalenderwarnungen, Weckertöne, Anrufbeantworter, Alarm, Tweet-Warnung, Erinnerung-Warnung, etc. pp. Das Ganze in Kategorien unterteilt, wie zum Beispiel irgendwie Alarme, Bollywood, Classical, Electronic, Funny, Alternative, Asian, etc. pp. Ihr könnt die Klingeltöne oder die Töne euch anhören, bevor sie runterladet. Ihr könnt nach bestimmten Tönen suchen, als Beispiel irgendwie Star Wars oder sowas. Da gibt's dann auch die Star Wars Melodie und keine Ahnung, irgendwie den Spruch von Yoda. Es gibt einen ganz netten SMS-Spruch von Yoda, mit Yoda-Stimme. Was ich in der App nicht gefunden habe, ist die Miss Marple Melodie als Klingelton. Aber das kann man sich natürlich auch auf anderem Weg besorgen und sei es irgendwie, ihr schneidet den Ton von einem YouTube-Video mit. Als Beispiel. Was mir aufgefallen ist, oder beziehungsweise in der Anleitung steht, wie es ja auch offiziell heißt, um ihre Klingel- und SMS-Töne, Töne des Kalenders etc. Einzustellen, müssen Sie unserer Anweisung folgen und Ihr Device mit iTunes synchronisieren. In der App ist es nämlich so, ihr speichert den Ton ab und dann schließt ihr euer iPhone an iTunes an und dann geht ihr unter Apps, also unter Gerät und Apps und es gibt auch da diese Verwaltung von Dateien in Apps in iTunes und dann müsst ihr das da runterladen und dann wieder in iTunes importieren und als Klingelton umwandeln und dann unter dem Reiter Klingeltöne oder Ringtones oder wie es auch mal heißen mag, wieder auf euer iDevice packen. Da ist natürlich ob iPhone oder iPad in diesem Fall dann egal. Ich habe da eine Möglichkeit gefunden. Ich weiß gar nicht. Manche Leute bei Twitter haben schon gesagt, ich lüge, dass es die nicht, dass es die überhaupt nicht gibt, die Klingeltöne direkt auf dem iPhone einzustellen. Das geht relativ einfach. Ich reiße es einmal kurz an und will auf jeden Fall noch mal ein Video dazu machen, weil optischer Eindruck, ihr wisst, kann man besser nachvollziehen, als wenn jemand einfach nur darüber spricht. Also, eben in der App, über die ich spreche, könnt ihr die abgespeicherten Klingeltöne auch per E-Mail versenden. Das ist ganz wichtig. Ihr verschickt es dann per E-Mail und nutzt ihr zum Beispiel Spark, wie ich, könnt ihr Anhänge von E-Mails direkt in iCloud Drive speichern. Wenn ihr Apple Mail nutzt oder Cloud Magic oder wie die ganzen anderen E-Mail-Programme heißen, dann müsst ihr das wahrscheinlich erstmal weiter schicken, die Datei zum Beispiel in die Documents App oder Goodreader oder wie das hieß. Und von da dann könnt ihr das in iCloud Drive speichern. Und wenn ihr dann die GarageBand App habt, also die iOS-Variante von GarageBand, da erstellt ihr ein neues Lied und geht dann in die Einstellungen und könnt dann Töne importieren und wählt einfach aus Importieren von iCloud Drive, zieht diesen Ton in dieses Board, halt, wo ihr sonst irgendwie Gesang seht, speichert dieses Lied ab, geht auf Teilen und teilt das einfach als Klingelton. Und so kann man Klingeltöne direkt auch einfach tatsächlich auf dem iOS-Gerät einstellen. Das Klang ist ein bisschen verwirrend, deswegen Video kommt auf jeden Fall. Klare Download-Empfehlung meinerseits für die App von heute. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.